Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Delfine im Tiergarten Nürnberg. Wer die großen Meeressäuger im Delfinarium hält, macht sich bei Tierschützern nicht beliebt. Das ständige Hin und Her zwischen blauen Wänden sei alles andere als artgerecht, sagen sie. Die jahrelange Kritik hat Wirkung gezeigt. Delfinarien sind hierzulande eine Rarität geworden. Doch in Nürnberg gehen die Tiergartenbetreiber einen anderen Weg. Sie haben im Sommer 2011 für mehr als 20 Millionen Euro eine Delfinlagune im Freien gebaut. Die Nürnberger setzen ein Zeichen. Statt die Delfinhaltung aufzugeben, schaffen sie mehr Platz und Abwechslung. Ähnlich hat es der Zoologische Garten Köln gemacht. Dort haben die asiatischen Elefanten ein 2 Hektar großes Gehege bekommen. Inklusive Bodenheizung und echtem Sand aus der Sahara. Noch gigantischer mutet Gondwanaland im Leipziger Zoo an. In einem 16 Hektar großen Gewächshaus erleben die Besucher seit dem Sommer 2011 Tiere und Pflanzen aus Asien, Afrika und Südamerika. So jagt in der modernen Zoowelt ein Großprojekt das nächste. Fast wie vor 5000 Jahren, als die Geschichte der Tiergärten begann. In alten Ägypten herrschen für viele Tiere in Gefangenschaft noch paradiesische Zustände. Stiere und Schlangen, Flusspferde und Eulen gelten als heilig. Die Herrscher halten sie in Tempeln und weitläufigen naturgetreuen Anlagen. Viel später, im Mittelalter, entstehen die ersten europäischen Tiergehege, erzählt Monika Fibi. Die Landschaftsplanerin ist auf Zoos spezialisiert. Diese großen Tierparks, die gab es ja hier auch und die gibt es ja nach wie vor. Also das waren ja häufig Tiergatter für jagdbares Wild. Es gibt ja jetzt noch Fasanerien in Deutschland, die diesen Hintergrund haben. Und das waren meistens großzügige Gatter. Und dann ist bei vielen eben die Sammlerleidenschaft auch dazugekommen. Eine Leidenschaft, die in Europa um das Jahr 1550 zu den ersten Menagerien führt. Ihnen zeigen die Renaissancefürsten ausgewählten Besuchern spektakuläre Tiere. Als Zeichen der Macht und zur Vermehrung des eigenen Ruhms. Für die breite Bevölkerung werden Zoos allerdings erst kurz vor der Französischen Revolution zugänglich. 1778 öffnet in Wien der Tiergarten Schönbrunn seine Tore für die Öffentlichkeit. Das Wohl der Tiere steht damals nicht im Vordergrund. Monika Fibi. Das war die Zeit des Kolonialismus und die Tiere wurden einfach aus allen Ländern, wo sie Zugriff hatten, herangeschleppt. Beziehungsweise waren es auch oft Geschenke. Schon damals gab es Tierhandel, wie die gehalten wurden. So, dass sie gerade überlebt haben, sage ich jetzt mal grob. Und viele Tiere hatten ja auch damals keine besondere Lebenserwartung. Das waren vor allem Ernährungsprobleme und Infektionen, denen diese Tiere dann auch zum Opfer gefallen sind. Käfige und Zwinger sind lange die Regel, bis Karl Hagenbeck kommt. Der Hamburger Tierhändler und Zirkusdirektor eröffnet 1907 den ersten gitterlosen Tierpark in Hamburg-Stellingen. Eine Sensation. Das bekannteste Hagenbeck-Panorama ist natürlich in Hamburg, wo er ja tätig war. Und da sieht man vorne die Flamingos, dahinter dann die Zebras, dann auf einer weiteren Ebene Löwen und ganz hinten noch Steinböcke. Und die sieht man alle so hintereinander. Dazwischen sind natürlich die Gräben, sodass die nicht von einer Fläche auf die andere können. Und diese geräumigen Freianlagen sind für die Besucher der Inbegriff der heilen Welt. Dass die Tiere auch hier häufig auf kahlem Beton sitzen und sich wortwörtlich zu Tode langweilen, kann man nur erahnen. Und doch, Hagenbeck ist mit seinen Naturkulissen der Erste, der versucht hat, die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu zeigen und so für den Naturschutz zu werben. Ein Trend, der sich bis heute fortsetzt. Doch der Spagat zwischen Arten- und Naturschutz, tiergerechter Haltung und Freizeiterlebnis für die Besucher ist nicht leicht. Helmut Mägdefrau vom Nürnberger Tiergarten. Wenn ich Geld hätte und durfte, und es geht jedem von unseren Kollegen so, würden wir wahrscheinlich am liebsten fast den kompletten Zoo noch mal neu bauen. Deswegen ist er ein guter Zoo, den erkennt man an vielen Baustellen. Weil nur wo gebaut wird, wird gemäß neueren Erkenntnissen auch umgebaut. Und jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage. Was wollen wir für die Tiere machen? Sie sollen gut leben können, zufrieden sein, ihre Bedürfnisse im Zoo ausleben können. Und wie erreiche ich das? Darüber gibt es selbst unter Tiergartenbetreibern keinen Konsens. Hinzu kommt, wissenschaftliche Forschungsarbeiten zur Tierhaltung im Zoo sind rar. Wissenschaftler müssten einfach zu viele Zoos abklappern, um genug Tiere für ihre Studien zusammenzubekommen. Dennoch, in einigen Punkten sind sich Tierschützer, Verhaltensforscher und Tiergartenbetreiber einig. Zum Beispiel, die Tiere sollten sich auf keinen Fall im Zoo langweilen. Denn Langeweile ist ihr größter Feind, erklärt der Biologe Jörg Meyer. Er ist Professor für Zoologie an der Universität Basel. Letztlich geht es da einfach um diese Lebensraum- und Verhaltensbereicherung. 90% des Lebens eines Tieres in sogenannt freier Wildbahn besteht darin, Feindvermeidung zu betreiben und Nahrung zu beschaffen. Und das wird natürlich sehr stark reduziert im Zoo. Und diese sogenannte Freizeit, die da übrig bleibt, die versucht man den Tieren eben möglichst spannend zu gestalten. Zurück in den Nürnberger Tiergarten. Hier ist die neue Anlage für Buntmarder. Auf der einen Seite eine große Anlage. Marder sind durch die Bank sehr bewegungsaktiv, neigen zu diesen sogenannten Stereotypien. Das heißt, der Lebensraum muss möglichst ansprechend vielgestaltig sein, dass sie viele Beschäftigungsmöglichkeiten haben. Auch diese große alte Eiche konnten wir ins Gehege integrieren. Aber zusätzlich auch wieder, typisch wie man hier sieht, Versteckmöglichkeiten für Futter, wo wir mit Duftstoffen arbeiten können, wo die Tiere dran arbeiten können oder negativ ausgehen müssen. Mehr als 700 Quadratmeter Wald, einen Wasserlauf zum Schwimmen und Tauchen. In Nürnberg werden die Marder mit einem reichhaltig gestalteten Gehege ein wenig für den Freiheitsentzug entschädigt. Auch die Mahlzeiten können zu einem spannenden Zeitvertreib werden. Vorausgesetzt, man serviert den Tieren ihr Futter nicht auf dem Tablett. Monika Fiebi. Wir müssen ja das Obst nicht kleinschneiden für die Tiere. Das ist ja eigentlich Unfug. In freier Wildbahn beschäftigen sie sich so lange mit ihrem Futter. Die sollen das doch selbst zerkleinern, wenn sie das können, zum Beispiel. Ja. Oder man geht in Richtung Ganzkörperfütterung, anstatt nur kleine Fleischstücke irgendwo reinzuschmeißen. Das Raubtier hat dann viel mehr damit zu tun, dieses Tier zu zerlegen und bekommt zusätzlich, das weiß man eben auch seit einiger Zeit, Nährstoffe, die es nicht bekäme, wenn es das Tier nicht samt Haut und Haar bekommt. Dieser Ansicht ist auch Helmut Mägdefrau. Deshalb werden die Raubtiere im Nürnberger Tiergarten auch nicht mit Würstchen gefüttert, wie in manchen US-amerikanischen Zoos, sondern sie fressen das Fleisch von Tieren, für die kein Platz mehr im Tiergarten ist. Die Zoobetreiber töten die überzähligen Tiere und werfen sie den Raubtieren vor. Helmut Mägdefrau. Wir verfüttern öffentlich, das ist kein Thema, wenn es zu viele Tiere werden. Erste Option ist natürlich immer Abgabe in gute Hände, sei es ein anderer Zoo oder auch ein guter privater Tierhalter. Wenn wir keinen guten Platz finden, dann lieber verfüttern. Vor allem, wir haben einen Fleischbedarf. Und unsere eigenen Tiere haben eine artgemäße Haltung, kommen nicht aus der Massentierhaltung, ist Biofleisch und wir haben eine artgemäße Beschäftigung für ihre Raubtiere. Und wir müssen nicht ins Familienleben dieser potenziellen Beutetiere wie Antilopen, Zebras oder so weiter eingreifen. Diese Beutetiere haben also die Möglichkeit, sich fortzupflanzen und ihre Jungen aufzuziehen. Dafür werden einige von ihnen getötet und verfüttert, wenn der Platz im Tiergarten zu eng wird. Was die Nürnberger machen, ist selten in Zoos. Denn vielen Besuchern ist es lieber, ihre Lieblinge werden sterilisiert, statt dass sie später aus Platzgründen unters Messer müssen. Die Betreiber des Nürnberger Tiergartens gehen diesen Weg, weil sie das Familienleben für eine sinnvolle Rundumbeschäftigung halten. Genau wie den Kontakt zu anderen Tierarten. Die sogenannte Vergesellschaftung ist ein spannender Zeitvertreib, auch auf kleinem Raum. Die Zooplanerin Monika Fiebi. Ganz raffiniert habe ich zum Beispiel auch schon mal gesehen, ein Beutetier und einen Beutegreifer, wie zum Beispiel ein Löwe und Erdmännchen waren das. Und die hatten ihre Röhren auch im Löwengehege. Die hatten natürlich auch ein eigenes Gehege, wohin sie sich zurückziehen konnten. Aber wenn die gut drauf waren, dann sind sie auch durchaus in dieses Löwengehege gegangen. Die wussten ihre Fluchtdistanz. Da waren viele Ausgänge in dem Löwengehege, konnten sie hineinhuschen und hinaushuschen. Das war schon interessant zu beobachten, wie diese zwei Arten miteinander klarkommen. Manchem Besucher ist das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Löwe und Erdmännchen vielleicht etwas zu spannend. Doch was Tieren Freude bereitet, ist häufig nicht so leicht mit unseren moralischen und ästhetischen Vorstellungen in Einklang zu bringen. Hier stehen wir bei den Totenkopfaffen und da sieht man sehr schön auf der einen Seite die Voliere mit Gitter, das ja leider so verpönt ist, auf der anderen Seite Glas. Wenn wir das Gitter hier durch Glas ersetzen würden, würden wir den Affen eine ganz wichtige Kletterebene wegnehmen, ersatzlos. Nur weil wir mit dem Thema Gitter irgendwie unangenehme Assoziationen haben. Und deswegen ganz klar für alle Papageien, Affen, Gitter, wenn nichts dagegen spricht, immer einem Glas zu bevorzugen. Ob sie einem Affen zum Beispiel ein Seil reinhängen oder ein Gerüst aufbauen, das eher irgendwo wie Vorratshaltung im Keller ausschaut, wo er sich drum hangeln kann, oder ob es ihm da einen echten Baum hinstellen oder sonst einen künstlichen Baum, das ist dem Affen wahrscheinlich gleich. Aber für uns, wir möchten die Illusion, wenn wir im Zoo sind, dass wir da quasi fast wie im Freileben die Tiere beobachten können. So der Basler Zoologe Jörg Meyer. Seiner Ansicht nach müssen Tiergehege nicht hübsch sein. Was zählt ist, dass es dem Tier darin gut geht. Doch gerade das ist gar nicht so leicht einzuschätzen. Während Tiergartenbetreiber der Meinung sind, dass sich fast jede Tierart für die Zoohaltung eignet, sind Zookritiker der Auffassung, es könne gar keine artgerechte Haltung im Zoo geben. Professor Hanno Wirbel ist Tierschutzforscher. Er untersucht seit Jahren das Wohlbefinden von Tieren in Gefangenschaft. Es ist immer leichter, Generalisten zu halten, also Tiere, die sehr anpassungsfähig sind, sowohl in ihrem Verhalten als auch in ihrem Sozialleben. Entsprechend sind natürlich Tiere, die über ein komplexes Sozialsystem verfügen, wie beispielsweise Elefanten oder die großen Menschenaffen, sind sicherlich schwieriger zu halten als etwas einfacher gestrickte Sozietäten wie Steppentiere, grasende Wiederkäuer beispielsweise. Grundsätzlich sind auch große Tierarten schwieriger zu halten. Es ist schwieriger, denen auf den eingeschränkten Flächen, die in Zoos normalerweise zur Verfügung stehen, gerecht zu werden. Doch genau diese problematischen Tierarten wollen die Besucher sehen. Vielleicht, weil es Säugetiere sind, die uns in gewisser Weise ähneln. Eine Umfrage im Basler Zoo hat ergeben, dass Affen, Elefanten, Löwen und Giraffen ganz oben auf der Wunschliste der Ausflügler stehen. Dabei sind zum Beispiel Menschenaffen so intelligent, dass sie sich in Gefangenschaft nicht wohlfühlen. Und Elefanten fällt es schwer, in Zoos langfristig stabile soziale Gruppen zu bilden. Ein Grund für den Tiergarten Nürnberg, keine Elefanten mehr zu halten. Auf Eisbären wollen die Nürnberger dagegen nicht verzichten, Helmut Mägdefrau. Auch da sind so Vorurteile. Die tun sich im Schwitzen wirklich hart. Da könnten sie einem im Sommer leid tun. Könnten. Wenn man sie nämlich beobachtet, dann sieht man die auf den Felsen liegen in der Mittagssonne, wenn wir 30, 33 Grad im Schatten haben. Warum gehen die nicht in Schatten? Warum gehen die nicht ins kühle Wasser? Die genießen das offensichtlich, das Bad in der heißen Sonne, wie die Deutschen im Rimini im Urlaub. Der Tierschutzexperte Hanno Wirbel würde dagegen am liebsten gar keine Eisbären mehr im Zoo sehen. Der Grund: Kein Raubtier hat ein größeres Revier als der Eisbär. Er durchstreift in der Polarregion Gebiete von der Größe Italiens. Wirbel sagt, im Tiergarten fehlen dem Bären die große, weite Wildnis und die Jagd. Deshalb entwickelt er in Gefangenschaft häufig sogenannte Stereotypien. Wenn Tiere ohne erkennbaren Grund im Kreis herumlaufen, sehen das auch die Tiergartenbetreiber nicht gern. Trotzdem lassen sie das Argument von der großen Freiheit in der Natur nicht gelten. Man muss sich immer sehr genau überlegen, warum bewegen sich Tiere wie? Warum machen die Tiere in der Serengeti diese Riesenwanderungen? Nicht, weil Wandern eine schöne Freizeitbeschäftigung ist. Die müssen an die Nahrungsquellen ran. Wenn sie Delfinpopulationen haben, die über hunderte von Kilometern schwimmen, in den Weltmeeren unterwegs sind, Das darf ich nicht auf uns übertragen. Wenn Sie sich andere Delfinpopulationen anschauen, wie die bestuntersuchteste in der Sarasota-Bucht in Florida, die Bucht ist ja immer so 4x20 Kilometer, Wassertiefen 3 bis 10 Meter, da ist kein großer Unterschied zum Delfinarium. Das heißt, diese Fläche, diese Größe, dieses weite Schwimmen, tief tauchen, scheint nichts Essentielles zu sein für ein zufriedenes Leben von einem Delfin. Prinzipiell bin ich überzeugt, könnte man jede Tierart halten, wenn man genügend über die Tierarten weiß. Und hier ist der Haken. Wie kommt man darauf, was ein Tier in Gefangenschaft braucht, um sich wohlzufühlen? Wenn Monika Fibi ein Gehege plant, will sie natürlich wissen, ob es den Tieren darin gut geht. Um darauf zu schließen, benötigt sie eine Menge Indizien. Ursprünglich hat man einfach geschaut, wie sieht das Tier aus? Ja? Sieht es so aus, wie es ausschauen sollte? Ist das Fell in Ordnung? Reproduziert es, also bekommt es Junge? Lebt es so lang wie in freier Wildbahn, was man ja früher gar nicht wusste? Jetzt weiß man das eher. Verhält es sich normal? So, und jetzt sind wir an dem Punkt. Was heißt, es verhält sich normal? Der Nerz zum Beispiel hat Glück. Seine Bedürfnisse haben kanadische Forscher vor ein paar Jahren genauer untersucht. Dabei konnten sie zeigen, dass Nerze bereit sind, einen sehr hohen Preis für ein Wasserbecken zu zahlen. Ein Spielzeug oder eine zusätzliche Nestbox bedeuten ihnen offenbar deutlich weniger als das kühle Nass. Eine Beobachtung, die die Forscher mit Hormontests bestätigen konnten. Müssen die Tiere auf das Wasserbad verzichten, steigen die Stresshormone an. Die Folge? Seit 2016 müssen alle Gehege für Nerze mit Wasserbecken ausgestattet sein. Und noch eine Erkenntnis kommt den Tieren zugute. Auch die Besucher haben einen Einfluss darauf, wie es den Zootieren geht. Deshalb werden immer mehr Gehege so gestaltet, dass die Tiere sich auch einmal dem Blick der Zuschauer verschließen können. Hanno Wirbel. Zum Teil können Zuschauer tatsächlich zu einer Bereicherung der Tiere beitragen, indem sie natürlich auch Reize darstellen für die Tiere. Aber auf der anderen Seite, und da gibt es auch Untersuchungen darüber, sind Besucher natürlich auch ein Stressor für die Tiere. Kinder beispielsweise können auch sehr viel Lärm machen und für viele Tierarten kann das tatsächlich eine Belastung darstellen. Und deshalb ist es eben wichtig, dass die Tiere oder zumindest manche Tiere, die dahingehend empfindlicher sind, auch die Möglichkeit haben, sich vor den Zuschauern zurückzuziehen. Der Spagat zwischen den Bedürfnissen der Tiere und denen der Menschen im Zoo ist er allgegenwärtig. Und er wird es bleiben, denn immer mehr Tiergärten sehen ihre wichtigste Aufgabe darin, aktiv bedrohte Tiere zu schützen. Der Zoo als Arche Noah. Das funktioniert nur, wenn die Besucher die Möglichkeit haben, die Tiere zu beobachten, die sie achten sollen. So sind viele Zoobewohner Botschafter für den Naturschutz und Garanten dafür, dass eine Art nicht völlig von unserem Planeten verschwindet. Seit den 1980er Jahren arbeiten Tiergärten auch zusammen, um bedrohte Tiere zu erhalten. Dazu dient zum Beispiel das Europäische Erhaltungszuchtprogramm EEP. Tiergärten, die daran teilnehmen, versuchen die Population einer bedrohten Art stabil zu halten und für eine möglichst große genetische Vielfalt zu sorgen. Im Nürnberger Tiergarten macht das Dr. Lorenzo von Fersen. Er ist Kurator für Artenschutz. Wir koordinieren die Zucht von 9 Institutionen, in denen Seekühe in Europa leben. Und da spielt Forschung eine Rolle, zum Beispiel, dass wir genetische Untersuchungen machen, um zu sehen, wer mit wem verwandt ist. Das heißt, häufig in diesen Gruppen gibt es 2, 3 Männchen und 2 Weibchen. Wer jetzt der Vater von diesen Jungtieren ist, weiß man nicht. Und dazu muss man einfach ein gutes Forschungsprojekt ins Leben rufen, wo man im Grunde zum Beispiel aufgrund von Haaren, die man den Tieren zupft, einfach sieht, okay, wer ist der Vater? Damit können wir eine kleine Population managen. Doch es reicht nicht, die Seekühe und andere Tiere vor dem Aussterben zu bewahren, um sie dann als letzte ihrer Art auszustellen. Viele Zoobetreiber möchten die Tiere auch auswildern. Damit das funktioniert, müssen sie so viel wie möglich über die Art und ihren natürlichen Lebensraum erfahren. So konnten einige Arten mit sehr viel Aufwand wieder im Freiland angesiedelt werden. Die arabische Oryx-Antilope zum Beispiel, das Wisent oder der kalifornische Kondor. Doch es ist noch Spielraum da. Der Populationsforscher Alexander Scheuerlein hat ausgerechnet, dass bislang nur 15% aller bedrohten Arten in Zoos vertreten sind. Er wünscht sich, dass Zoobetreiber viel mehr gefährdete Tiere halten, vor allem Amphibien, denn die sind besonders bedroht. Wir würden gerne verbessern, also dass die Zoos weltweit als Netzwerk agieren, sich bewusst werden, wie viele Tiere sie eigentlich von bedrohten Arten haben. Schön wäre es, wenn sich Zoos absprechen könnten, dass es zum Beispiel Spezialistenzoos gibt für Papageien, ein anderer hat dieses Spezialgebiet und so weiter. Mit dem Netzwerkgedanken müssen dann aber auch wir Besucher uns abfinden. Denn das bedeutet, dass wir in Zukunft vielleicht nicht mehr alle Tierarten in allen Zoos zu Gesicht bekommen. Zoos wird es auch in Zukunft geben. Denn wir Menschen wollen auch in 100 Jahren noch niedliche Tierbabys und gefährliche Raubtiere live erleben. Und als Botschafter für den Artenschutz präsentieren Zoos Tiere, für die es in freier Wildbahn brenzlig geworden ist. So kann ein Zoo zwar vielleicht nicht verhindern, dass manche Arten leichtsinnig ausgerottet werden, aber er kann zumindest auf bedrohte Tiere aufmerksam machen. Bleibt zu hoffen, dass immer mehr Tiergartenbetreiber ihre Anlagen nach den neuesten Erkenntnissen gestalten und neben dem Artenschutz auch das Wohl der Tiere im Blick behalten. Dann kann er funktionieren, der Spagat zwischen unserem Glück und dem der Tiere. Ha ha ha ha ha!